hinweisen, wenn du sprichst. Sind wir glücklich oder doch nicht? Denn der Nachgeschmack ist bitterlich, wenn du mir versprichst, du siehst dich nicht um mich. Ich hab genug von Tempo, gib mir etwas, das hält. Ich möchte dich noch mehr sehen, wie alles wird. Tu nicht so, als ob so schwer wäre zu sagen, was du meinst. Gib mir ein bisschen mehr als ein Vielleicht. Say you will.